Gott sieht nicht auf die Person, wohl aber auf den Glauben der Person, das kann ich dir sagen. Der Glaube hat etwas an sich, was Gott dazu bringt, Hunderte von Menschen zu sehen und sich auf den einen zu konzentrieren, der Glauben hat. Viele Menschen können ihn berühren, sich an ihn drängen. Es gibt viele abergläubische Berührungen und all das, aber wenn der Glaube ihn berührt, bleibt er stehen. Er dreht sich um und schaut genau die eine Person an, die Glauben hat. Deshalb ist der Glaube die höchste Form der Heiligkeit. Denn die Bibel sagt, dass unsere Herzen durch den Glauben gereinigt werden. Apostelgeschichte 15, richtig? Ihre Herzen wurden durch den Glauben gereinigt. Ich glaube, Pastor Lawrence hat das in seiner Predigt angesprochen, oder? Seht ihr, ihr habt nicht zugehört, aber ich habe sehr aufmerksam zugehört. Die Leute fragen, wie reinigt man sein Herz? Oh, man muss dies tun und das tun. Wir setzen mehr Energie in Heiligkeit und all diese Dinge. Tatsächlich wollen wir alle Heiligkeit, weil Heiligkeit zu einem Leben in Sieg, Freiheit, Frieden, Liebe und Freude führt. Und das Beste daran, sie verherrlicht den Herrn. Und wir alle wollen den Herrn verherrlichen. Aber wie kommen wir dorthin? Das ist die Frage. Und hier denke ich, dass einige Leute meine Lehren in Frage stellen, von denen ich glaube, dass sie auf dem Wort Gottes basieren. Glaubt ihr das nicht auch? Aber wie kommen wir dorthin? Viele meinen, der Weg dorthin führt über Anstrengung und Disziplin und all das. Aber ich glaube, dass es durch den Glauben geschieht. Mehr Offenbarung, mehr Glaube, mehr Erleben der Heiligkeit Gottes. Und das wirkt sich dann auf das Verhalten aus, okay? Versteht ihr das soweit? Amen. Die Geschichte, die ich gerade erwähnt habe, bezieht sich auf die Begebenheit, als Gott zu Petrus sprach und ihm befahl, im Haus von Cornelius zu predigen. Das war das erste Mal, dass Nichtjuden die Gelegenheit hatten, das Evangelium von Jesus Christus zu hören. Zuerst war Petrus nicht bereit, aber dann gab Gott ihm eine Vision. Und nach dieser Vision erkannte er, dass Gott ihn beauftragte, auch den Nichtjuden zu predigen. Also kam er in dieses italienische Haus, das von einem Centurio geführt wurde. Übrigens, alle Centurios im Neuen Testament erscheinen in einem positiven Licht. Ja, alle Centurios im Neuen Testament. Selbst in der Apostelgeschichte, wo der Centurio, der sich um Paulus kümmerte und ihn vor dem Wahnsinn und der Raserei der Menge rettete, ein gutes Beispiel ist. Nicht alle von ihnen wurden gerettet. Aber einige, ein oder zwei, wurden Gläubige. Zum Beispiel Cornelius, er wurde gerettet. Die Centurios in der Bibel hinterlassen immer einen positiven Eindruck. Cornelius war also aus dem italienischen Regiment. Während sie Pasta aßen und Bolognese verteilten, klopfte Petrus an die Tür. Und da war eine Menschenmenge versammelt. Petrus begann seine Rede folgendermaßen. So beginnt man eine Rede, okay? Falls du nicht weißt, wie man eine Rede beginnt, lerne von Petrus. Leute wie ich haben normalerweise keine Gemeinschaft mit Leuten wie euch. Erinnert uns an unsere heutige Generation, oder? Wie die Leute so reden. Er sagt, Leute wie ich haben normalerweise keine Gemeinschaft mit Leuten wie euch. Aber Gott hat mich gelehrt, dass ich nichts, was er gereinigt hat, unrein nennen soll. Ihr kennt die Vision, die Gott ihm gegeben hat, richtig? Gott sagte, was ich gereinigt habe, das nenne nicht unrein oder gemein. So sahen die Juden die Nichtjuden, die Heiden. Also hatte auch Petrus Vorurteile. Und er musste lernen, dass das Herz des Herrn größer ist als nur für Israel. Der Grund, warum Gott Israel erwählte, er ist noch nicht fertig mit Israel. Sie haben einen Platz im Bund. Auch in diesen letzten Tagen spielen sie eine wichtige Rolle. Der Grund ist, dass Gottes Herz für die Welt schlägt. Jesus sagte zu Nikodemus, denn so sehr hat Gott, wen geliebt? Israel? Nein. Die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Aber der Grund, warum er diese Nation erwählte, ist, dass alle sehen können, wie gesegnet sie ist, wenn diese Nation ihm folgt. Sie werden sagen, wie weise diese Nation ist, deren Gott der Herr ist. Glücklich ist die Nation, deren Gott der Herr ist. Sie werden es sehen. Es wird offensichtlich sein, dass Gottes Güte und Gnade auf dieser Nation liegen. Aber sie haben versagt. Dann sagt Gott, wenn ihr versagt, dann werden alle Nationen sehen, wenn die Flüche kommen. Wenn schlechte Dinge passieren, werden sie es sehen. Warum ist das dieser Nation widerfahren? Wegen all der Flüche, die sich auswirkten. Aber preis den Herrn, Christus hat uns von dem Fluch des Gesetzes erlöst. Amen. Amen. Also, Petrus befand sich im Haus von Cornelius und die Bibel berichtet, dass er lange predigte. Übrigens, das Zitat, das ich vorhin erwähnt habe, stammt von Petrus, wo er sagt, Gott hat Jesus von Nazareth gesalbt, der umherzog und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Doch beachte, zu diesem Zeitpunkt war der Heilige Geist noch nicht auf sie gefallen. Und auch Petrus erwartete nicht, dass der Heilige Geist fallen würde. Aber als er zu dem Punkt kam, wo er über Christus sprach und sagte, durch ihn empfängt jeder, der glaubt, Vergebung der Sünden, erzählt die Bibel, dass der Heilige Geist genau in dem Moment auf alle fiel, die im Haus waren. Was sagte er? Dass jeder, der an ihn, Jesus Christus, glaubt, in seinem Namen Vergebung der Sünden empfängt. Dann heißt es weiter, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und sie sprachen in Zungen und priesen Gott. Es gab keinen Aufruf nach vorne, gar nichts. Denn Petrus hatte wahrscheinlich nicht vor, für sie zu beten, dass sie den Heiligen Geist empfangen. Ich bin ja schon gekommen, das reicht doch, oder? Ich habe euch das Evangelium gepredigt. Vielleicht dachte er sogar, dass Gott den Heiligen Geist nur den Juden gibt. Also wartete Gott nicht auf seine Erlaubnis, weil so etwas zuvor noch nie geschehen war. Es war eine einzigartige Situation. Natürlich kann das auch heute noch passieren. Während ich predige, geschehen Dinge. Warum nicht? Während Joseph diese Worte sprach. Amen. Aber es müssen Worte vom Heiligen Geist sein, denn Joseph selbst hat keine Heilungskraft, keine Macht. Es müssen Worte des Heiligen Geistes sein. Und ihr betet doch immer für mich, richtig? Dass ihr das Rema Gottes hört, wenn ich predige. Und ich bete auch immer, dass ich als Sprachrohr Gottes predige. Ein Sprachrohr Gottes zu sein, bedeutet nicht, dass jedes Wort wörtlich aus der Bibel zitiert werden muss, Vers für Vers. Ja, es muss auf der Schrift basieren. Und ich denke, ich habe im Laufe der Jahre über viele Bibelverse gepredigt. Meine Predigten sind stark bibelbasiert, okay? Aber als Sprachrohr Gottes zu sprechen, bedeutet zu sprechen, als würde Gott durch einen sprechen. Und Gott wird niemals von der Bibel abweichen. Aber es geht nicht darum, ständig Kapitel und Verse zu rezitieren. Amen. Amen. Okay? Während Petrus also sprach, fiel der Heilige Geist. Und das Wort fiel ist im Griechischen dasselbe Wort, das in der Geschichte vom verlorenen Sohn verwendet wird, als der Vater auf ihn fiel, als er nach Hause kam. In modernen Übersetzungen wird es oft mit umarmen übersetzt. So hat der Heilige Geist alle im Haus von Cornelius umarmt, bis sie anfingen, in Zungen zu sprechen. Also, was waren das für Worte, die das Herz des Heiligen Geistes so sehr erfreuten? Denn wir wissen, dass der Heilige Geist betrübt werden kann. Und wenn der Heilige Geist betrübt werden kann, dann kann er auch erfreut werden. Amen. Wir können ihm Freude bereiten. Was macht ihn glücklich? Wenn er Worte hört wie, durch Christus empfängt jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden. Deshalb, jedes Mal, wenn wir diese Botschaft verkünden, selbst wenn niemand gerettet wird, erfreuen wir den Heiligen Geist. Wir machen den Heiligen Geist in uns froh. Ich spüre das, wenn ich über das Kreuz und über Jesus Christus predige. Du machst den Heiligen Geist glücklich. Das ist eine sehr bedeutsame Sache. Während er diese Worte sprach, fiel der Heilige Geist. Später wurde Petrus vor das Jerusalemer Konzil zitiert, das von Jakobus, dem Halbbruder von Jesus, geleitet wurde. Er sagte, wir haben gehört, Petrus, dass du zu den Heiden gegangen bist und zu ihnen gesprochen hast. Petrus antwortete, ja, und das ist geschehen. Und er sagte, nun, ich habe dazu Folgendes zu sagen. Es geschieht etwas unter den Heiden. Während ich sprach, fiel der Heilige Geist auf sie, genauso wie er am Anfang auf uns gefallen ist. Petrus sagte weiter, wer war ich, Gott im Wege zu stehen? Und Gott hat ihre Herzen durch den Glauben gereinigt. Amen. Gott hat ihre Herzen durch den Glauben gereinigt, sagte er. Mit ihre Herzen meinte er die Herzen der Nichtjuden. Der Italiener, die in diesem Haus waren, vielleicht sogar derer, die zur Mafia gehörten. Amen. Gott hat ihre Herzen durch den Glauben gereinigt. Das bedeutet, diese Reinigung ist kein Prozess. Herzen werden heilig gemacht und das ist kein schrittweiser Vorgang. Wenn du richtig glaubst, einfach an den Herrn Jesus Christus glaubst, wird dein Herz in diesem Moment gereinigt. Und dann beginnt die fortschreitende Veränderung, weil du jetzt ein reines Herz hast. Was nützt es, gute Werke zu tun, wenn dein Herz böse ist? Du tust zwar äußerlich das Richtige, aber deine Absichten sind unrein. Du handelst aus egoistischen Motiven, zeigst nach außen hin das richtige Verhalten, um andere zu beeindrucken. Aber Gott sieht auf das Herz. Amen. Wir wollen, dass das Herz gereinigt wird. Eine der Seligpreisungen, als Jesus die Bergpredigt begann, lautete: Glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Amen. Amen. Ohne Heiligkeit wird niemand den Herrn schauen. Und ich glaube, das bedeutet, den Herrn jetzt zu sehen, hier und jetzt. Denn wir wissen, dass alle Menschen Gott sehen werden, wenn sie sterben, richtig? Selbst Ungläubige werden Gott sehen, allerdings aus der Ferne. Aber hier spricht er davon, Gott schon jetzt zu sehen. Wie wird man also selig und rein im Herzen? Wie wird man rein im Herzen? Durch den Glauben. Es sind nicht deine Werke. Gut, dann können wir jetzt nach Hause gehen. Preist den Herrn. Ihr habt das gehört, ihr seid gesegnet. Es dauert bei vielen Menschen lange, um zu erkennen, dass der Glaube das Entscheidende ist. Glaube ist das, was alle Früchte und Gaben des Geistes hervorbringt. Die Frucht des Geistes entsteht durch den Glauben. Amen. Ja, es stimmt, Petrus sagt, reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, dann Selbstbeherrschung, standhaftes Ausharren, Gottesfurcht und Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Ja, aber weiter heißt es, wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Das bedeutet, wenn bei Menschen all diese göttlichen Qualitäten fehlen, stell dir das vor. Männer, wenn ihr Single seid, stellt euch vor, den Rest eures Lebens mit einer Frau zu verbringen, die gottesfürchtig, freundlich und liebevoll ist. Sie hat Freundlichkeit, weil Freundlichkeit dort erwähnt wird. Sie hat Sanftmut, Selbstbeherrschung und Liebe vor allem. Sie liebt dich. Selbst wenn du gereizt bist, dich an einem Tag nicht gut fühlst oder etwas schroff zu ihr sprichst, hat sie Geduld. Pastor, ich bin mit so einer Frau verheiratet. Im Glauben. Wir alle befinden uns im Veränderungsprozess. Keiner von uns ist mit einem solchen Mann oder einer solchen Frau verheiratet. Aber stell dir vor, du wärst mit jemandem wie Jesus verheiratet. Amen. Ein jüdischer Rabbi sagte einmal, dass jede Familie, er sprach von Familien, aber auch Unternehmen können davon lernen, mindestens eine Person haben sollte, die eine nicht ängstliche Präsenz ist. Was bedeutet das? Eine Familie oder ein Unternehmen ist dann erfolgreich, wenn jemand da ist, der ruhig bleibt, auch wenn die Dinge schiefgehen. Jemand, der das Problem durchdenken kann. Wenn alle wie kopflose Hühner herumlaufen. Übrigens, ich habe kürzlich eine Nachricht gesehen, weil mein Sohn mir erzählte, dass es tatsächlich einen Fall gab, in dem ein Huhn, dessen Kopf abgeschnitten wurde, noch mehr als ein Jahr weiterlebte. Als mir Justin das erzählte, musste ich lachen. Aber als ich es dann gegoogelt habe, stellte sich heraus, dass es tatsächlich stimmt. Jetzt bitte nicht googeln, okay? Offenbar war es so, dass sie dem Huhn den Kopf abschlugen, aber der Hirnstamm intakt blieb. So lebte dieses arme, kopflose Huhn noch über ein Jahr weiter. Sie mussten es mit einer Pipette füttern. Schließlich wurde es überall in Zirkussen vorgeführt und brachte dem Besitzer Geld ein, bis eines Tages das Huhn zu ersticken begann und dann starb. And then he died. Das war das Ende des kopflosen Huhns. Ich selbst habe als Kind gesehen, wie ein Huhn geköpft wurde, und es rannte trotzdem noch umher, ohne Kopf. Es rannte weiter, obwohl es eigentlich schon tot war. Das zeigt uns, Offenbarung kommt nicht vom Kopf. Das Huhn wusste nicht, dass es tot ist. Es rannte einfach weiter. Und erst als es im Herzen begriff, dass es tot ist, fiel es um. Jede Familie und jedes Unternehmen braucht eine nicht ängstliche Präsenz. Wenn in der Familie oder im Unternehmen alles drunter und drüber geht, in turbulenten Zeiten, dann braucht es jemanden, der ruhig bleibt. Weißt du, wer diese Person ist? Eigentlich können wir alle danach streben, diese Person zu sein, aber Jesus selbst ist das beste Beispiel dafür. Selbst als ein Sturm tobte, musste man ihn wecken, oder? Er stand auf, wies den Sturm zurecht und fragte dann die Jünger: Wo ist euer Glaube? Amen. Und dann legte er sich wieder schlafen. Ich liebe das. Stell dir vor, Dämonen betteln ihn an. Was für ein Bild. Dämonen betteln ihn an. Wir wissen, wer du bist. Und er sagt: Schweigt. Seid still. Im Griechischen steht da: Seid mundtot. Jesus wollte keine Werbung von Dämonen. Heute sind wir alle ganz wild darauf, uns selbst, unsere Produkte oder was auch immer zu bewerben. Es ist uns egal, wer dafür Werbung macht. Aber Jesus nimmt keine Werbung von Dämonen an. Wenn Jesus kommt, schreien sie: Ich weiß, wer du bist. Der Heilige Gottes. Selbst Dämonen wissen, dass er heilig ist. Aber er ist es nicht auf eine Weise, die sagt: Bleib weg von mir, ich bin heiliger als du. Nein, seine Heiligkeit durchdringt Sünde, Unrecht und Ungerechtigkeit. Aber seine Augen ziehen den Sünder liebevoll zu sich. Die Menschen spürten das bei ihm. Sie wussten, dass er ihre Sünde nicht gutheißt, aber dass er sie liebt. Und seine Liebe würde die Sünde in ihnen zerstören. So liebt der Herr dich. Im Alten Testament, unter dem Gesetz, als Mose vom Berg herabkam und sah, wie Israel das goldene Kalb anbetete, was tat er? Er ließ alle, die es anbeteten, töten. Oder? Ja, er ließ sie alle töten. Unter diesem Bund gab es keine Lösung, um die Menschen zu retten, weil es ein fleischlicher, natürlicher und materieller Bund war. Das Geistliche war noch nicht gekommen. Aber als Jesus vom Berg herabkam, traf er auf einen Jungen, der besessen war, und der Vater rannte zu Jesus. Alle rannten zu Jesus. Der Vater sagte: Ich habe deine Jünger gebeten, diesen Dämon aus meinem Sohn auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Es ist schrecklich, Herr. Mein Sohn wird gequält. Er tut sich selbst weh. Jeden Tag habe ich Angst, dass er sich etwas antut. Er wirft sich ins Feuer, manchmal ins tiefe Wasser, und ich muss ihn retten. Wahrscheinlich gab es noch andere Dinge, die nicht in der Bibel stehen, aber er tat sich selbst weh. Und heute gibt es eine Generation, die sich selbst verletzt, sich selbst schadet. Was ist die Lösung? Wir haben deine Jünger gebeten, diesen Dämon auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Was tat Jesus? Ich sage dir, was er tat. Jesus sagte: Wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Der Vater rief, und ich denke, das ist Weisheit von Gott. Er rief: Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich liebe das. Der Herr wird deinem Unglauben helfen, weil Gott den Glauben liebt. Wo er Glauben findet, dort wirkt er, dort heilt er. Aber auch wenn du spürst, dass dein Glaube schwach ist, sag es ihm. Bring all deine Sorgen zu Jesus, auch deinen Glaubensmangel. Das ist Glaube. Deinen Glaubensmangel zu ihm zu bringen. Hält das Jesus auf? Nein. Jesus ist derjenige, der glaubt, dass alles möglich ist. Du kannst nicht glauben? Dann glaube ich für dich. Und er trieb den Dämon aus. Er trennte den Dämon von dem Jungen. Mose konnte das nicht. Unter dem Gesetz war es unmöglich, die Besessenen am Fuß des Berges zu retten. Sie wurden alle getötet. Es gab keine Unterscheidung zwischen der Person und ihrer Sünde. Aber unter der Gnade gibt es diese Unterscheidung. Du bist nicht deine Sünde. Gott sagt, diese Krebsgeschwulst der Sünde versucht dich zu zerstören, aber ich werde sie von dir trennen. Ich liebe dich. Und ich hasse diese Sünde, die versucht, dich zu vernichten. Ich werde sie herausoperieren, weil sie dich zerstören will. Also trennte Jesus den Dämon von dem Jungen und der Junge wurde wiederhergestellt. Das ist Gnade. Amen. Aber es ist nicht die Art von Gnade, die sagt, oh, wir akzeptieren deine Sünden, wir akzeptieren dich und all deine Probleme und wir lassen alles so, wie es ist. Nein, das ist keine echte Liebe. Wenn jemand ein Problem hat und du sagst, dass du diese Person liebst, aber du kümmerst dich nicht um das Problem, das sie langsam zugrunde richtet, dann ist das keine Liebe. Wahre Liebe will dieses Krebsleiden heilen. Ich sage immer, wie sehr hast du den Krebs bei jemandem, den du liebst? Stell dir vor, jemand, den du liebst, hat Krebs und wird immer schwächer. Du siehst, wie er immer mehr abbaut. Muskeln und Fett verliert, bis er nur noch Haut und Knochen ist. Du schaust dir das an und du fühlst keinen Hass auf diesen Krebs? Genauso hasst Gott die Sünde. Wie sehr liebst du diesen Menschen? Du liebst die Person, aber der Krebs ist in der Person. Das musst du über Gott wissen. Gott hasst die Sünde mit derselben Intensität, mit der er dich liebt. Denn wenn du jemanden liebst, wirst du das Problem, das ihn zerstört, hassen. Kürzlich ging ich an einem Krankenhaus vorbei und es war die Krebsstation. Ich hatte den Gedanken, einfach allen dort die Hände aufzulegen. Aber ich wusste nicht, wie die Behörden darauf reagieren würden. Vielleicht würde einer von ihnen plötzlich geheilt und aufstehen. Sie saßen alle in Rollstühlen, aber das war nur ein Gedanke in meinem Kopf. Man muss immer vom Heiligen Geist geleitet sein und nicht einfach etwas tun, weil man denkt, dass es eine gute Idee sei. Aber als ich vorbeiging, dachte ich an die vielen Menschen dort und daran, wie sehr ich diese Krankheit hasse. Aber weil ich diese Menschen nicht persönlich kenne, war mein Mitgefühl für sie übernatürlich, von Gott gegeben. Es war keine familiäre Liebe, weil ich sie nicht kenne. Wenn du im Fernsehen jemanden siehst, der eine Tragödie erlebt, berührt es dich normalerweise nicht allzu stark. Es sei denn, du hast eine Verbindung zu dieser Person. Wenn es sich um ein Haustier handelt und das Tier am Ende stirbt, weinst du vielleicht mehr, als wenn eine ganze Gruppe von Menschen stirbt, die du nicht kennst. Warum? Weil du kein Mitgefühl für sie entwickelt hast, richtig? Weißt du, warum Gott die Sünde hasst? Weil Gott dich so intensiv liebt. Weißt du, warum Gott gegen die Sünde und den Ungehorsam ist? Weil sie wie ein Krebs in dir sind. Amen. Ich frage mich manchmal, wann die Welt endlich aufwachen wird und begreift, dass der Lebensstil, den sie fördert, Ruhm, Berühmtheit, nicht glücklich macht. Wie viele berühmte Menschen haben sich das Leben genommen? Wie viele sind durch Drogenabhängigkeit gestorben und haben ihr Leben frühzeitig beendet? Sie hatten nicht vor, so früh zu sterben, aber sie haben eine Überdosis genommen. Wie viele berühmte Menschen kennen wir, die das getan haben? Wie viele haben sich das Leben genommen, obwohl sie den Ruhm hatten, nach dem sich so viele junge Menschen sehnen? Genau deshalb stürzen sich viele in die sozialen Medien. Sie wollen berühmt sein, sie wollen Anerkennung, oder? Aber das befriedigt nicht. Geld befriedigt nicht. Amen. Der Herr sagt von Anfang an, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und es im Überfluss habt. Amen. Der Herr hat in den letzten Wochen zu mir über bestimmte Themen gesprochen, die ich mit euch teilen soll. Und ich habe den Eindruck, dass jetzt die Zeit gekommen ist, darüber zu sprechen. Wenn die Bibel sagt, mache dich auf, werde Licht, dann bedeutet das, dass die Welt in einem schlechten Zustand ist. Gott sagt der Gemeinde durch Jesaja, steh auf Hebräisch Kumi, Kumi Ori. Ori bedeutet Leuchte. Steh auf und leuchte. Was bedeutet das? Steh auf bedeutet, dass wir tief gefallen sind in eine Zeit der Dunkelheit. Im nächsten Vers heißt es, denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Ihr wisst ja, ich habe es schon einmal gesagt, wenn es wirklich dunkel ist und ein Licht aufleuchtet, spielt es keine Rolle, wie dunkel es ist. Je dunkler, desto besser. Man kann das Licht viel klarer sehen, als wenn es am Tag wäre. Gerade wegen der Dunkelheit kann man das Licht sehen, egal wie weit es entfernt ist. Selbst wenn es nur ein kleines Licht ist. Ein Mann in der Gemeinde, der ebenfalls im vollzeitlichen Dienst ist, sagte einmal zu mir, Pastor Prince, deswegen sollten wir ein Buch nie nach seinem Einband beurteilen. Oder den Einband nach dem Buch. Dann vor einigen Jahren, als wir einen Gastsprecher hatten, meinte derselbe Mann scherzhaft zu mir, Pastor Prince, aus welchem Film kommt der wohl? Terminator 1 oder 2? Er hat einfach ein Talent dafür, Witze zu machen. Ich necke ihn nur. Einmal spielte ich Bowling mit den anderen Pastoren. Wir hatten damals oft Bowling-Wettbewerbe. Er saß da und räusperte sich vielsagend, während ich die Kugel warf. Dann verfehlte ich das Ziel, schaute ihn an und sagte, wenn du etwas zu sagen hast, dann sag es. Er winkte mich zu sich. Als Pastor muss man sich in Demut üben, also ging ich zu ihm. Er zog mich runter und sagte mir, wie ich die Kugel werfen sollte. Übrigens, er selbst kann kein Bowling spielen. Aber er schaute mich an und sagte, wenn du die Kugel wirfst, wirf sie gerade. Meine Hände waren irgendwie verkrampft. Ich hielt die Kugel fast wie in einem Schraubstock. Aber gut, zurück zum Thema. In den letzten Wochen hat der Herr mir etwas aufs Herz gelegt, nämlich über Menschen, die leiden. Diese Dunkelheit, von der Jesaja spricht, wird in den letzten Tagen kommen. Dunkelheit wird die Menschen bedecken. Es handelt sich nicht um physische Dunkelheit, sondern um Depression, Schwermut. Die Welt wird so düster, dass Menschen, die unter Depressionen leiden, oft sagen, es ist, als würde die Welt dunkel werden. Man betritt einen hellen Raum, aber plötzlich fühlt es sich an, als wäre es Nacht. So beschreiben sie es. Sie leiden unter Depressionen. Vielleicht sagst du, Pastor Prince, das betrifft mich nicht. Ich leide nicht unter Depressionen. Aber hör zu, wir alle erleben in bestimmten Phasen unseres Lebens einen gewissen Grad an Depressionen. Warum? Weil du, wenn du ein Gläubiger bist, unter geistlichem Angriff stehst. Deshalb musst du die Waffenrüstung Gottes anlegen und den Helm des Heils aufsetzen. Wenn du nicht wachsam bist, kann diese Depression zu dem werden, was Jesaja tiefes Dunkel nennt, die Menschen bedeckt. Tief in dem Vers bedeutet schwer. So schwer, dass man sie fast spüren kann. Das ist gefährlich. Und ich glaube, der Herr hat mir dazu eine Offenbarung gegeben. Ich kann dir aus der Bibel zeigen, dass Depressionen, negative Gedanken, Pessimismus, Sorgen und Ängste, die sich in einen Zustand der Depression verwandeln, egal ob du Medikamente nimmst oder nicht, tödlich sind. Und solange wir nicht erkennen, dass es tödlich ist, werden wir nichts dagegen unternehmen. Medikamente bekämpfen in der Regel die Symptome, aber nicht die Wurzel des Problems. Wenn du derzeit Medikamente nimmst, bitte ich dich, weiterhin auf deinen Arzt zu hören. Aber verstehe, dass das eigentliche Problem geistlicher Natur ist. Und das steht in der Bibel. Selbst Diener Gottes können depressiv werden. Sie schließen sich in einem Raum ein und in ihrem Kopf laufen immer nur negative Filme ab. Alles ist negativ. Amen? Was passiert da? Es ist gefährlich, denn lange bevor der Teufel versucht, eine Krankheit in dein Leben zu bringen, erzeugt er Depressionen. Die Bibel nennt es die Betrübnis der Welt. In 2. Korinther 7, Vers 10 heißt es, denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil. Paulus schreibt hier an Christen. Dieses Heil bezieht sich also nicht auf die Errettung vor der Hölle. Er sagt ihnen nicht, dass sie gerettet werden müssen. Man darf nicht vergessen, dass das Wort Heil sehr umfassend ist. Es geht nicht nur darum, vor der Hölle gerettet zu werden, also vor der ewigen Strafe und der Finsternis, ins Licht gebracht zu werden. Das Wort wird auch für Heilung verwendet. Zum Beispiel, wenn Jesus jemanden heilt, sagt er oft, dein Glaube hat dich gerettet. Denk an die Frau mit dem Blutfluss. Schau dir das Wort gerettet an. Es kommt von dem Wort Heil, so im Griechischen. Oftmals beziehen sich die Heilungen im Neuen Testament auf körperliche Heilung. Es wird das Wort Heil oder auch Rettung verwendet, so. Paulus sagt also, dass gottgewollte Betrübnis zum Wohlsein führt, zu innerem Frieden. Es ist eine göttliche Traurigkeit, die diese Veränderung im Denken bewirkt. Manchmal passiert etwas Schlimmes und du erkennst plötzlich, dass du zum Arzt gehen musst. Und der Arzt sagt dir etwas Beunruhigendes. Aber es ist nicht so ernst, du hast noch die Chance, etwas zu ändern. Du kommst nach Hause und denkst, wie dumm war ich, diese schlechte Gewohnheit fortzusetzen, das zu tun, was mein Freund gesagt hat, oder zu rauchen. Und jetzt zeigt sich im Befund des Arztes ein Problem in deinen Lungen. Aber der Arzt sagt, es ist noch früh, wir können noch etwas tun. Was passiert dann? Wenn du ein Gläubiger bist, empfindest du eine göttliche Traurigkeit, weil du als erstes an Gott denkst. Mein Körper ist der Tempel Gottes. Vielleicht fragst du dich, warum Gott das zugelassen hat. Leider geben wir oft Gott die Schuld, obwohl Gott die vollkommene Liebe ist, die alle unsere Ängste vertreibt. So sehr liebt er uns. Aber wir wollen ihm oft die Schuld geben. Dabei sollten wir uns fragen, wie wir es zugelassen haben, dass dies in unserem Leben passiert ist. Du musst also verstehen, die einzige Traurigkeit, die Gott dir erlaubt, ist die göttliche Traurigkeit. Natürlich gibt es Zeiten, in denen Trauer angebracht ist. Situationen wie den Tod eines geliebten Menschen, der zum Herrn gegangen ist. Die Bibel sagt, weint mit den Weinenden. Aber wohlgemerkt, wir sollen nicht traurig sein wie jene Menschen, die keine Hoffnung haben. Denn Paulus hat uns durch ein Wort des Herrn gesagt, wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Wir sind nicht zuerst dran, sondern wenn die Trompete des Erzengels erschallt, werden die Toten in Christus zuerst auferstehen. Erst danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden. Amen. Dann werden wir uns mit ihnen vereinen und gemeinsam beim Herrn sein. Die Toten in Christus sind nicht tot. Sie sind lebendiger, als wir es uns vorstellen können. Wir sind so an die Einschränkungen unseres Körpers gewöhnt, dass wir glauben, das sei das Leben. Doch die Verstorbenen haben keine Grenzen mehr. Ihr wahres Ich lebt weiter. Du bist nicht dein Körper. Wenn ich mit dir spreche, schaue ich in deine Augen, richtig? Aber in Wirklichkeit lebt nicht dein Körper. Sobald dein Geist deinen Körper verlässt, hört dein Herz auf zu schlagen. Dein Herz ist nicht die Quelle des Lebens. Die Quelle ist Geist und Seele. Wenn du deinen Körper verlässt, fällt er in sich zusammen, weil er nur ein Gefäß ist. Er ist dein Erdenanzug, wenn man so will. Im Himmel wirst du einen verherrlichten Körper haben. Es ist immer noch ein Körper, weil Gott uns ursprünglich als Geist, Seele und Körper geschaffen hat. Aber im Himmel hast du einen anderen Himmelsanzug, der nicht altern kann, nicht gelangweilt wird, nicht lügt und nicht einschläft, wenn der Pastor predigt. All diese Dinge gibt es nicht, und dieser Körper wird niemals sterben. Lasst uns also froh sein. Natürlich weinen wir auch, wenn wir eine vorübergehende Trennung erleben. Es ist wie, wenn dein Sohn in ein fernes Land zieht, um dort an einer Uni zu studieren. Du weinst wegen der vorübergehenden Trennung, richtig? Oder du weinst Freudentränen, weil er endlich auszieht. Schatz, er zieht aus! Ich weiß es nicht, aber in jedem Fall fließen Tränen, zumindest anfangs. Aber egal, was es ist nur vorübergehend. Wir wissen, dass wir die Person vermissen werden. Aber eigentlich sollte die Person, die jetzt beim Herrn ist, um uns weinen. Denn dort, wo sie jetzt ist, herrscht vollkommene Freude. Dort gibt es keine Krankenhäuser und keine Bestattungsinstitute. Niemand stirbt dort. Sogar die Blumen verwelken nicht. Wir werden für immer jung bleiben, ohne Schmerzen, ohne Müdigkeit. Wenn sie also auf uns herabblicken, denken sie vielleicht, sie weinen um mich, ich weine um sie. Aber natürlich, wir sind Menschen und deshalb weinen wir eine Zeit lang. Das ist göttliche Traurigkeit. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Seht ihr das? Die Bibel sagt, dass sie den Tod hervorbringt. Das sollte man ernst nehmen. Die Betrübnis der Welt bewirkt den Tod. Vielleicht hast du gerade eine schwierige Phase in deiner Ehe. Vielleicht auch gerade jetzt, während ich predige. Vielleicht hattest du gestern Abend einen Streit mit deinem Ehepartner und hast Dinge gesagt, die du bereust. Du hast deinem Ehepartner gesagt, nein, ich scherze nur, so ein prophetisches Wort gebe ich nicht. Je nachdem, wie es euch gerade geht, kommt die Botschaft bei euch an. Aber wir alle erleben solche Momente, oder? Wenn du eine perfekte Ehe hast, steh bitte auf. Niemand? Genau, niemand. Eine Ehe sollte immer stärker werden, von Herrlichkeit zu immer größerer Herrlichkeit. Amen. Preis den Herrn. Denk daran, wenn du jemanden heiratest und Ja sagst zu dieser Person, wurde dir aber nicht gesagt, Ja zu was? Ich werde dir jetzt sagen, wozu du dein Ja-Wort gegeben hast. Ja zu Gnade, Ja zu Vergebung für den Rest deines Lebens. Das ist es, worauf dein Ja-Wort abzielt. In diesem Haus leben wir nach Gnade. In diesem Haus üben wir Vergebung. Was bedeutet, dass ich meinem Ehepartner immer vergeben muss. Und mein Ehepartner wird dieselbe Haltung haben, immer bereit sein zu vergeben. Es ist okay, wenn ihr noch eine Zeit lang schmollen möchtet. Das ist verständlich, ihr seid noch im Fleisch. Aber lasst es nicht zu lange andauern. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Amen. Amen. Wenn du also gerade in dieser Situation bist und ich darüber predige, sagst du vielleicht, Pastor, ich erlebe gerade göttliche Betrübnis. Nein, das tust du nicht. Diese Betrübnis sollte nicht lange anhalten. Lass diese Traurigkeit nicht zu lange dauern. Im Neuen Testament heißt es, die Betrübnis der Welt bewirkt den Tod. Das ist eine ernste Angelegenheit. Aber dann, hör zu, in Jesaja 53, Vers 4, wo es um Jesus am Kreuz geht, steht, fürwahr, er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Das ist interessant. Die King-James-Version übersetzt es mit, er hat unsere Leiden getragen. Ich muss langsam zum Schluss kommen, aber ich fange gerade erst an. Wenn ihr mehr wollt, kommt wieder. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Könnt ihr das sehen? Die englische King-James-Bibel übersetzt es mit Kummer und Sorgen. Aber im Hebräischen steht das Wort Koli für Leiden und Makov für Schmerzen. Und hör zu, Koli kann für Kummer verwendet werden. Aber die meiste Zeit, etwa 12-mal, wird Koli für Krankheiten und 5-mal für Gebrechen verwendet. Und nur 4-mal für Kummer. Siehst du, wo die Betonung liegt? Und das Wort Makov, das mit Sorgen übersetzt wird, wird meistens auch für Krankheiten verwendet. Gibt es Sorgen? Ja, es gibt Sorgen und Leiden. Aber wie weißt du dann, dass Jesus unsere Krankheiten und Schmerzen getragen hat? Young, ein bekannter Hebräischgelehrter, übersetzt die Stelle so. Fürwahr, unsere Krankheiten hat er getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Seht ihr, es geht nicht um Kummer oder Betrübnis, sondern tatsächlich um unsere Schmerzen und Krankheiten. Und falls das noch nicht überzeugt, die Bibel erklärt sich selbst. Im Neuen Testament wird auf diesen Vers Bezug genommen, im Zusammenhang damit, dass Jesus heilte. Matthäus 8, Vers 16. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit einem Wort und heilte alle Kranken. Er heilte alle, die krank waren, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht, er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Das steht im Griechischen. Der Kontext macht deutlich, dass es hier nicht um Betrübnisse geht, sondern um Krankheiten, die er getragen hat. Denn als Jesus umherzog und alle heilte, die krank waren, war es, als würde er auf Kredit zahlen. Er hatte den Preis am Kreuz noch nicht beglichen. Aber jedes Mal, wenn jemand geheilt wurde und ging, sagte Jesus sinngemäß zum Vater, setz das auf meine Rechnung. Er würde dafür am Kreuz bezahlen. Amen. Der Kontext ist also ganz klar. Was mir das zeigt, ist Folgendes. Die hebräischen Wörter Koli und Makov bedeuten auch Kummer und Sorgen. Daher liegt es nahe, dass Krankheit und Traurigkeit miteinander verbunden sind. Könnte es sein, dass, da sie sprachlich miteinander verbunden sind, dass Kummer oft die Wurzel von Krankheit ist? Kummer sollte in deinem Leben nicht andauern. Deshalb sagt der Herr, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Amen. Wenn ich sage, die Freude am Herrn ist meine Stärke, dann bedeutet das, dass der Herr Freude hat. Der Herr hat Freude. Ich glaube nicht an einen Jesus, der mit einem düsteren Gesicht umhergeht und sagt, Friede, sei still. Warum habt ihr keinen Glauben? Bringt ihn zu mir. In der Nacht im Obergemach sagte er bestimmt nicht in einem mauligen Ton, diese Dinge habe ich zu euch gesprochen, damit meine Freude in euch bleibt und eure Freude vollkommen wird. Meine Freude, Thomas, soll in dir bleiben. Und Thomas dachte, das bezweifle ich. Nein, Jesus kam zu ihnen und sagte, Leute, in der Welt werdet ihr Bedrängnis haben, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Ich glaube, er sagte das mit einem Lächeln. Traurigkeit hat euer Herz ergriffen, aber hört zu. Diese Dinge sage ich euch, damit meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Ich glaube, die Jünger hatten so viel Freude mit Jesus. Es ist seine Freude, die Freude des Herrn, die meine Stärke ist. Es ist nicht meine eigene Freude. Amen. Aber Pastor Prinz, ich erinnere mich, wie ich vor einigen Jahren in einer Jugendgruppe an einer Schule in Singapur predigte. Ich sprach über Jesus und wie der Herr voller Freude ist. Ein junger Mann stand während meiner Predigt auf. Aber Pastor, er wollte mich mit seinem Bibelwissen beeindrucken und sagte, aber Pastor Prinz, in der Bibel wird Jesus doch als ein Mann der Schmerzen bezeichnet. In Jesaja 53. In Vers 3 heißt es doch, verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen. Siehst du, ein Mann der Schmerzen. Aber ich habe gerade Vers 4 vorgelesen. Der Kontext bezieht sich auf das Kreuz, auf sein Leiden und sein Opfer. Also fragte ich den jungen Mann, wo steht dieser Vers? Er antwortete, irgendwo in der Bibel. Ich sagte, ich zitiere ihn dir, okay? Jesaja 53, ein Mann der Schmerzen. Der einzige Zeitpunkt, an dem er als Mann der Schmerzen bezeichnet wird, ist während seines Leidens für uns am Kreuz. Ansonsten war er immer voller Freude. Mehr noch, in Hebräer Kapitel 1 lesen wir Folgendes. Da steht, von dem Sohn aber sagt er, ich zitiere es Wort für Wort, das sagt der Vater zum Sohn, dein Thron, o Gott, seht ihr, Gott, der Vater, nennt den Sohn Gott. Dein Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl, mehr als deine Gefährten. Könnt ihr euch das vorstellen? Er ist mit Freudenöl gesalbt, mehr als alle anderen. Wir brauchen diese Salbung, dieses Freudenöl, besonders unsere junge Generation, denn sie stehen unter einem besonderen Angriff. Depressionen, Sorgen und Ängste nehmen zu. Und immer mehr junge Menschen nehmen sich das Leben. Überall auf der Welt nimmt es zu. Auch hier in Singapur. Wir müssen ihnen mit echter Freude begegnen. Du könntest denken, dass sie glücklich sind, wenn du sie in einer Gruppe siehst, wie sie Witze machen und lachen. Aber oft ist das nur eine Fassade, ein oberflächliches Lachen. Tief im Inneren sind sie nicht wirklich glücklich. Jesus wurde also mit dem Freudenöl gesalbt, mehr als alle anderen. Habt ihr schon mal Pastor Mark gesehen? Er kann hier unten stehen und stundenlang lachen, richtig? Wenn Jesus also mehr Freude hat als alle anderen, als alle Gläubigen, dann ist er derjenige, der die größte Freude hat. Und denkt daran, was er sagte, damit meine Freude in euch bleibt und eure Freude vollkommen wird. Deine Freude ist vielleicht noch nicht vollkommen, aber Jesus will, dass sie es wird. Der einzige Moment, von dem die Bibel sagt, dass Jesus wirklich traurig war, war im Garten Gethsemane, als sein Leiden begann. Richtig? In Matthäus 26, Vers 38 sagt er zu seinen Jüngern, meine Seele, ich glaube, er sagte es so, wahrscheinlich mit Tränen in den Augen. Meine Seele ist tief betrübt. Warum? Weil die Betrübnis der Welt nun auf ihn kam. Er würde sie tragen. Und diese Traurigkeit war so überwältigend, dass sie bis zum Tod war. Stell dir das vor, der Herr selbst sagt, dass diese Traurigkeit zum Tod führt. Das war nicht seine eigene Traurigkeit. So würde er normalerweise nie sprechen. Nur wenige Stunden zuvor, im Obergemach, sagte er noch, damit meine Freude in euch bleibt. Aber etwas hatte sich verändert. Er war nicht mehr Jesus, der König. Jesus, der gute Hirte. Jetzt wurde er das Lamm Gottes. Der Hirte wurde zum Lamm. Es waren unsere Sünden, die er trug. Es war unser Fluch, den er auf sich nahm. Es war unsere Traurigkeit, die ihn niederdrückte. Er trug diese Depression, die du manchmal nachts fühlst, wenn du denkst, dass niemand es merkt, und du dich ganz allein fühlst, während der Raum um dich herum immer dunkler wird. Jesus hat all das getragen. Er trug die überwältigende Traurigkeit, dieses Gefühl, sich das Leben nehmen zu wollen, bis hin zum Tod. Er hat all das getragen, bis hin zum Tod. Nun, Jesus hat nie daran gedacht, sich das Leben zu nehmen, nein. Aber er hat diese Traurigkeit bis zum Tod getragen. Er sagte zu seinen Jüngern, bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Kein Wunder, dass der Vater den Sohn so sehr liebt. Amen. Er ist der Sohn, an dem der Vater wohlgefallen hat. Vielleicht denkst du, ich verstehe das nicht, Pastor. Er ist doch Jesus, er kann all das tragen. Aber lass mich dir etwas sagen. Du warst nie an seiner Stelle. Kannst du dir vorstellen, der Sohn Gottes zu sein, dessen Natur vollkommen heilig ist? Er ist voller Gnade und seine Heiligkeit ist nicht die Art von Heiligkeit, die sagt, bleib weg von mir, ich bin zu heilig für dich. Nein, seine Heiligkeit zog Sünder an, und doch blieb er unberührt von ihrer Sünde. Sie wurden durch ihn geheilt, zum Wohlsein, zur Heiligkeit. Aber hier im Garten trug Jesus unsere Traurigkeiten. Er spürte den Schmerz und die schwere Last der Sünde. Das war besonders schlimm für Jesus, der nie zuvor Sünde erlebt hatte. Für den Sohn Gottes war der Gedanke an Sünde etwas, das ihn schaudern ließ. Es entsprach nicht seiner Natur. Zu wissen, dass er in wenigen Stunden am Kreuz hängen würde und er, der keine Sünde kannte, zur Sünde gemacht werden würde. Er sollte nicht nur die Sünde tragen, sondern am Kreuz zur Sünde gemacht werden. Diese Vorstellung war wie ein heiliger Schock, der durch seinen ganzen Körper ging. Es war, als ob er den Kelch, der all das Gericht und die Verdammnis, all unsere Unreinheit beinhaltete, beiseite schieben wollte. Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. In Hebräer heißt es, dass er mit lautem Schreien und Tränen betete, weil er die Schwere dessen, was auf ihn zukam, kannte. Aber er sah dich. Er sah dich. Er sah dich. Er sah dich. Er sah dich. Er sah mich. Und er sagte, Vater, wenn es nicht möglich ist, wenn es keinen anderen Weg gibt, dann geschehe nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und er trank diesen Kelch bis zum letzten Tropfen aus. Das ist die Liebe, die er für uns hat. Er hat all das an seinem eigenen Leib getragen. Wisst ihr, dass das der Grund ist, warum die Menschen im Alten Testament von Depressionen und all diesen Dingen befreit wurden? Ihr kennt doch alle die Geschichten, oder? Ihr habt davon gehört, dass böse Geister durch Anbetung vertrieben wurden, richtig? Wenn man die Geschichte betrachtet, in der ein böser Geist auf König Saul kam, dort heißt es, böser Geist von Gott, das ist eine hebräische Ausdrucksweise. Im Hebräischen sagt man oft, dass auch schlechte Dinge von Gott kommen, da Gott als souverän angesehen wird. Das bedeutet nicht, dass Gott es verursacht, sondern dass er es wegen der Sünde des Menschen zulässt. Das ist immer der Fall, wenn im Hebräischen steht, dass es von Gott kommt. Es kommt nicht von Gott, sondern vom Teufel. Aber Gott hat es zugelassen. So sehen die semitischen Völker Gott als souverän an. Eines Tages will ich darüber lehren, wie es in der Bibel heißt, dass der Herr diese Pestilenz verursacht und wie Young das versteht. Aber lasst uns jetzt erst einmal das hier betrachten, 1. Samuel. Wenn nun der böse Geist von Gott über Saul kam, so nahm David die Harfe und spielte mit seiner Hand. Und Saul fand Erleichterung und es wurde ihm wohl und der böse Geist wich von ihm. Es war die Salbung auf Davids Spiel. David war ein Anbeter, seht ihr das? Aber das Wort hier für böse ist im Hebräischen Ra'a, ein umfassendes Wort. Es kann vieles bedeuten. Alles Böse, alles Dunkle, alles Negative. Young, ein herausragender Hebräischgelehrter, übersetzt es in seiner wörtlichen Übersetzung so. Es geschah, dass der Geist der Traurigkeit von Gott über Saul kam und David spielte mit seiner Harfe und Saul wurde erfrischt und fröhlich und der Geist der Traurigkeit wich von ihm. Er nennt es einen Geist der Traurigkeit, der über Saul kam. Saul war melancholisch, deprimiert. Amen. Deshalb ist die Freude am Herrn unsere Stärke. Und damit möchte ich schließen. Hör zu, ich schließe mit Folgendem. Pastor, ich habe das schon mal von dir gehört. Wirklich? Ich dachte, manches predige ich zum ersten Mal. Vielleicht hast du es vom Heiligen Geist gehört. Das macht dich glücklich, oder? Aber du fragst dich vielleicht, Pastor, warum wiederholst du manchmal Dinge? Nun, du wirst jetzt herausfinden, ob dein Pastor ein Prediger des Neuen Testaments ist oder nicht, okay? In Philipper 3, Vers 1 sagt Paulus, der größte Apostel, den es je gab, im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Im Englischen steht dort rejoice. Weißt du, was re bedeutet? Refill mein Glas bedeutet, dass es schon einmal voll war und es nachgefüllt wird. Rejoice bedeutet, dass du dich immer wieder freuen sollst, immer wieder mit der Freude am Herrn erfüllt werden sollst. Es ist sicher, wenn Traurigkeit Krankheit hervorbringen kann, dann kann Freude Heilung hervorbringen. Ein fröhliches Herz ist die beste Medizin. Amen. Es gibt eine wahre Geschichte von einem Mann, bei dem Krebs diagnostiziert wurde. Er schloss sich in einem Hotelzimmer ein für ein paar Monate und schaute sich nur die drei Stooges an. Damals gab es all diese lustigen Filme und er lachte und lachte und kam geheilt heraus. Das war nur im Natürlichen, verstehst du? Ein frohes Herz macht ein glückliches Gesicht. Ein fröhliches Herz ist die beste Medizin. Und das ohne Nebenwirkungen. Amen. Paulus sagt weiter, euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Euch aber macht es gewiss. Joseph Prince sagt, euch immer wieder dasselbe zu predigen, ist mir nicht lästig. Euch aber macht es gewiss. Ihr müsst es immer und immer und immer und immer wieder hören. Aber lasst uns eine Frage stellen, bevor wir schließen. Warum macht es uns gewiss? Was ist gewiss? Eine andere Übersetzung gibt es so wieder. Es ist ein Schutz für euch, wenn ihr euch im Herrn freut. Versteht ihr? Das ist so wichtig für mich, dass ich es euch immer wieder sage. Paulus, warum erzählst du uns das immer wieder? Hast du keine anderen Predigten? Eine andere Übersetzung sagt, mir ist es keine Last, dasselbe zu sagen. Für euch ist es ein Schutz. Wovor schützt es uns? Das lasse ich euch selbst herausfinden. Aber es gibt Sicherheit darin, wenn du dich im Herrn freust. Setz ein Lächeln auf. Du hast allen Grund, glücklich zu sein. Ach, Pastor, ich habe Schmerzen und Beschwerden. Du bist zu 97% gesund. Danke Gott für diese 97% und kümmere dich gut um dich, okay? Hör auf zu murren. Nichts hasst Gott mehr als das Murren seines Volkes. Das sieht man in den 40 Jahren des Wanderns der Israeliten in der Wüste. Gott hasst Murren, weil wir so viel Gutes haben, für das wir dankbar sein sollten. Aber oft danken wir Gott nicht einmal dafür. Wenn etwas Schlechtes passiert, konzentrieren wir uns nur darauf. Hört auf damit. Danke Gott für jeden Segen, den du hast. Du bist am Leben. Du kannst gehen. Du kannst sprechen. Du bist heute Morgen aufgewacht. Jeder, der atmet, preise den Herrn. Halleluja! Halleluja! Amen! Amen! Okay, das war nur meine Einleitung. Lasst uns jetzt für einen Moment die Köpfe neigen und die Augen schließen. Lieber Zuschauer, Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Es ist nicht schwer, gerettet zu werden. Es hat Jesus alles gekostet, all den Schmerz, all das Leid, all die Qualen. Jesus hat den Preis dafür bezahlt. Aber für dich geschieht die Errettung aus Gnade durch Glauben. Und zwar in einem Augenblick. Es ist kein Prozess. Wenn du jetzt sagst, Pastor Prinz, ich möchte gerettet werden, ich möchte, dass all meine Sünden vergeben werden, ich möchte Jesus für den Rest meines Lebens nachfolgen, ich möchte, dass Jesus Christus mein Retter, mein Herr und mein Gott ist, dann bete jetzt mit mir. Sag, himmlischer Vater, danke, dass durch das Blut Christi all meine Sünden vergeben sind. Ich erkläre jetzt, dass Jesus Christus mein Herr, mein Gott und mein Retter ist. Ich danke dir, dass du ihn von den Toten auferweckt hast und er nun zu deiner Rechten sitzt und als mein guter Hirte über mich wacht. Danke, Vater. Ich bin überaus gesegnet, hoch begünstigt und zutiefst geliebt, immer geliebt, im Namen von Jesus. Und alle sagen Amen. Steht auf. Hebt eure Hände so. Zeigt mir ein Lächeln. Ein strahlendes Lächeln. Ich versuch's ja, Pastor. Ein strahlendes Lächeln. Freut euch im Herrn und ärgert euch nicht darüber, dass ihr das Auto oder das Haus... Ich kann mich nicht freuen, weil ich nicht bekommen habe, was ich wollte. Hört auf mit diesem Unsinn, okay? Es gibt wichtigere Dinge im Leben. Freu dich im Herrn. In ihm, der vollkommen liebenswert ist. Er ist vollkommen gnädig. Er ist so wunderbar. Freut euch immer wieder in ihm. Vater, wir beten im Namen von Jesus, dass wir in dieser kommenden Woche ein Volk werden, das nicht wie das Volk Israel in der Wüste ständig murrt und klagt. Wir beten, Vater, dass du unsere Augen auf die Segnungen und all das Gute richtest, das du in unserem Leben getan hast. Du hast so viel für uns getan. Bitte gib uns eine größere Fähigkeit, Danke zu sagen, besonders am Ende des Tages. Hilf uns, Herr, die Momente zu erkennen, in denen du uns vor einer klaren Gefahr beschützt hast, ohne dass wir es überhaupt bemerkt haben. Die Momente, in denen der Krebs an unsere Tür klopfte und du sagtest, nein, hier ist kein Zutritt. Und er verschwand, ohne dass wir es wussten. Wir danken dir oft nur für das, was wir wissen, Herr, und selbst das vergessen wir so oft. Aber wir danken dir jetzt, Vater, und wir beten, dass du uns in der kommenden Woche ein Leben und ein Herz voller Dankbarkeit schenkst. Und im Namen von Jesus ergreife ich jetzt Autorität über jeden, der mich jetzt hört und unter einem Geist der Depression leidet. Im Namen des Herrn Jesus Christus, sei frei im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Danke, Vater. Du hast es getan. Und wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Im Namen von Jesus. Gott segne euch alle. Wir sehen uns wieder. Ich liebe euch alle. Setzt ein Lächeln auf, okay? Und schenkt jemandem, der deprimiert ist, ein Lächeln. Gott segne euch.